Fünftens. Welche einzelne politische Forderung Ihrer Gruppe erscheint bzw. erschien Ihnen als die wichtigste und warum genau diese? Also das zentrale Problem ist, ich habe es bereits im Zusammenhang mit der letzten Frage betont, die Überfremdung. Und zwar, weil erstens das Volk, dem wir durch Geburt schicksalhaft angehören, für uns einen Wert an sich darstellt. Und zweitens die Umfolgung eine unumkehrbare Entwicklung darstellt. Es wird jedem halbwegs intelligenten Menschen einleuchten, dass man zerstörte Häuser wieder aufbauen kann, dass man die Bildungs- und Forschungspolitik ändern kann, dass man vor allem auch die Geburtenpolitik ändern kann, dass man sich vom Schuldkult befreien und auch als ganzes Volk wieder frei und stolz durchs Leben gehen kann, dass man sogar Fragen, die aus der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges resultieren, wie die Zugehörigkeit der Ostgebiete zu Deutschland, dass man all das ändern oder lösen kann, nur eines eben nicht. Ist ein Volk erst verschwunden und aus der Geschichte ausgetreten, hat sich alles andere erledigt. Die anderen durchaus lösbaren Fragen und Probleme stellen sich dann erst gar nicht mehr. Und hier offenbart sich meines Erachtens auch ein grundsätzliches Missverständnis, was unser politisches Wollen angeht. Es ist dem herrschenden Parteienkartell gelungen, dem eigenen Volk ins Bewusstsein zu pflanzen, dass die Rechten allesamt Ausländerfeinde sind, dass sie vom Krieg schwärmen, dass sie Verbrechen leugnen oder gar gutheißen, dass sie also insgesamt eine charakterschwache, feige und böse Minderheit sind, die nie mehr Einfluss auf die Politik nehmen, geschweige denn die politische Macht in die Hände bekommen darf. Es ist mittels dieser Lügen gelungen, das Volk ausgerechnet von jenen zu entzweien, die es am meisten lieben und die bereit sind, alles für sein Existenzrecht und seinen Erhalt zu tun. Wem natürlich sein eigenes Volk nichts wert ist, wem seine Existenz und Zukunft egal sind, der wird uns nie verstehen. Das trifft aber auch nur auf eine Minderheit zu. Die Masse der Deutschen wünscht sich schon eine Zukunft für Erfolg und eine glückliche, wenn es geht. Daher sind wir in den Augen des herrschenden Systems auch eine politische Gefahr. Denn in Notzeiten könnte das Volk ja vielleicht doch in uns die politischen Sachwalter seiner Interessen erkennen. Daher resultiert meiner Meinung nach auch der hysterische Umgang mit uns und unserem politischen Wollen.